was der Richter gibt. Ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts, um Bares zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Ich bin auf Cocaine am Broadway. Der Richter hat keine Wahl. Ich sitz splitternackt in der Bahn. Wie um Mitternacht eine Mar. Länger Musik, deine Entführer. Keine Drecksprüher, sondern sechs Brüder. Du wirst abgefangen vom Shisha-Café. Sechs Mann, der Wagen ist tiefer gelegt. Sechs Mann, von denen jeder Schimas geträgt. Deine Mutter wird dich nie wieder sehen. Es sei denn, die Bitch hängt im Rocker-Club-Haus. Denn erst dort kommst du aus dem Kofferraum raus. Ich ficke nicht, ich vergewaltige. Weil ich mir alt gebe und dich im Wald ficke. Du fragst dich, was hab ich überhaupt getan? Warum liegt der Sack und die Schaufel da? Warum? Warum trägt ihr grau und schwarz? Ist ein Trauertag? Nein, du hast ausgesagt. Stuttgart Checkpoint. In meiner Hand sind sechs Joints. Sie nennen uns in meiner Gegend, wenn wir am Rumlaufen sind, Bad Boys. Egal, das Geschäft läuft, ich zerfetz die Beute, der Sekt joint. 9 von 10 reden schlecht Deutsch, aber keiner, der sich dem Gesetz beugt, nein. Der eine holt Ware aus Panama, Panama. Der andere sagt dann an den Amener. Amener. Jeder spielt hart vor der Kamera, welcome to Germany, Marhaba. Marhaba. Der Rebelle, sie sagt, dass du keine Welle schieben darfst. Kannst du in der Rebel-Lounge vorbei und wir machen dir einen Management-Vertrag, Baby. Du machst Geld, ich mach 10-mal so viel. Fick Rap. Scheiß auf deine Melancholie. Der Betrug macht weiter mit Beta-Profit. Und mein Facebook-Account wird zum Peter-Profil. Auch wenn Civis mich hassen, bleib ich Liebling der Gassen. Du hoffst nur, dass sie mich nie mehr entlassen. Doch ich lass den Richter paar Linien naschen. Schutzgeld war gestern. Der Betrug fordert Lösegeld. Schüsse aus dem Sechser, bis ihr Hurensöhne fällt. Für mich ist ne Bitch keine Träne wert. Wär ich Pietro, hätte Sarah keine Zähne mehr. Der erste Rapper, der für andere Probleme klärt. Fick den Richter, meine Akte ist mein Lebenswert. Egal was der Richter gibt, ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts, um Bares zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Guck, Bro, es ist nutzlos, deine Taschen füllen sich nicht. Ich sitz ab, wenn's Rich macht, egal was der Richter mir gibt. Ich bin vom weit weg, ein High Five aus Reitwest. Erzähl mir bitte kein Scheißdreck. Ich hab Lines, die nehmen dir dein Hype weg. Summer, der Hammer, der Killer, der Chief. Dieses Jahr mach ich inshallah viel. Mama hat sich ne Villa verdient. Judas chillt im Paradies. Ich bin am Start, ihr Hunde, was? Nimm dir die Versace Klunke ab. Und wie ich in den Park die Kunden mach, Milligramm genau, Vakuum verpackt. Yeah, Stone in der 80er Zone, Augen rot wie ne Paprikaschote. Ich bin der Junge, der den Haftrichter drohte und Grund für die steigende Mafia-Quote. Ich bin dabei, den Block zu vergiften und auch wenn die Cops mich erwischen, hindert mich nicht daran, weiter out zu verticken, weil ich tief in mir drin weiß, nur Gott kann mich richten. Heutzutage macht mir dein auf Narcos, alles Tonis, alles Pablos, fick 31er, fick Moni Brasco, fick auf Chivatos, ich komm mit Jasko, ich komm mit Farid, ich komm mit Casey, bis jeder deiner Körperteile bricht durch die Base. Zeig mir bitte, wie viele Männer du siehst. Zeig. Kein außer uns, Banger Musik. Zwischen Kids vor Gericht wegen Notpacks und dem Teufel, der dir Para in den Kopf setzt. Wurde Dealen zum Trendsport, Stärke zu Macht und Liebe zum Fremdwort, Hassmodus. Kopf ist gefickt wegen Tony Montana und Knastdokus. Hassmodus, Trauer ist hier Gesetz, keiner von uns lacht auf den Passfotos. Straßen sind grau, Magen ist leer, Narben und Schmerz, wir haben gelernt, hier ist deine lilane Farbe nichts wert. Was du brauchst auf der Straße ist Herz. Nordstadt, hier ist die Endstelle. Testosteron nach in niedriger Hemmschwelle. Nächstes Jahr nehme ich meine Mutter und Geschwister mit raus aus dem Block. Mir egal, was der Richter gibt. Egal, was der Richter gibt. Ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts, um Bares zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal, was der Richter gibt. Egal, was der Richter gibt. Egal, was der Richter gibt. Egal, was der Richter gibt. Egal was der Richter gibt. Judy, ich hab Hass im Blick, weil ich hatte eine kranke Kindheit, also rein mit dem Hennessy. Dreiviertel Energy, scheiß auf die Melodie, lass die Kick knallen. Kohle raushauen, abstauben, nachts draußen, Spotlight. Dreimonatige Promophase, danach abtauchen und offline. 12 Monate Massephase für den Körperbau wie Tim Wiese. 8 Zylinder unter der Motorhaube, das ist bar bezahlt und nicht Miete. Ich seh wie Rapper kassieren und seh aus wie die, die von Rappern kassieren. Der Richter will mich inhaftieren, denn ich red von Geld, wenn ich sage, ich werde von Rappern kassieren. Der Stirnacken breit fickt dein Bierflaschenhype. Wir kommen im 5-Sitzer, 4 passen rein. Auch wenn sie so wie Gangster posen, deine Rap-Idole schick ich Plättchen holen. Duisburg! Egal was der Richter gibt.